1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, das ist die vorletzte Sendewoche vor unserer Weihnachtspause. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags freie und offene Themenrunde. Wer gerne mit mir hier sprechen möchte, diskutieren möchte, reden möchte, wie auch immer, der kann anrufen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Achim. Achim ist 52. Grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Hallo, Domian. Achim, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte letzte Woche schon mal angerufen. Da ging's um dieses Thema, wo man in die Schlagzeilen gekommen ist oder wo man in die Zeitung gekommen ist. Mhm. Ich bin 1996 in Köln von einem Straßenbahnfahrer in Köln-Sürt an der Endhaltestelle aus der Straßenbahn rausgeschmissen worden. Mhm. Warum? Und auf ein Geländer draufgeschmissen worden. Das war von der Straßenbahn ungefähr 1,50 Meter, 2 Meter weg. Und bin dann auf dem Boden liegen geblieben, konnte mich nicht mehr bewegen. Der Straßenbahnfahrer hat sich dann auch 2-3 Mal um mich rumgedreht, ist um mich rumgelaufen, hat mich liegen gelassen. Ach. Und ist dann in die Straßenbahn reingestiegen und weggefahren. So. Es fing dann an zu regnen, das war nachmittags, Donnerstagsnachmittag, so ja. 15:30 rum. Und auf der gegenüberliegenden Haltestelle kriegten dann einige Leute das mit. Dann kam dann einer rüber, der mich dann ein bisschen betreut hat. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der hatte eine braune Lederjacke an und hat dann Notarztwagen gerufen. Und dann bin ich notfallmäßig in Köln, Beiental ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja. Und mit einer Verletzung? Bitte? Mit einer Verletzung? Ja, mit einer Verletzung. Welche Verletzung? Jetzt im Krankenwagen haben sie erst gedacht, ich hätte einen Herzinfarkt gehabt und mich mit Nitro, mit so einem Inhalationsspray behandelt, aber das war es dann nicht. Und dann war da eine Ärztin im Krankenhaus, die dann mit so einem Ultraschallgerät über meinen Bauch rübergegangen ist und dann gesagt hat, hier ist freie Flüssigkeit, da ist freie Flüssigkeit. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, abends um 8:30 bin ich dann notfallmäßig operiert worden, da ist mir die Milz rausgenommen. Ach du lieber Himmel. So, ihr dir weiter erzählt, warum hat der das gemacht? Ich bin schlicht und ergreifend in der Straßenbahn eingeschlafen. Ich hatte montagsabends in der Firma... Nicht besoffen oder nicht randaliert, nicht besoffen? Nein, nein, nein. Ganz normal, ein eingeschlafener Bürger. Ja. Ja, also... Ist auch eine Blutprobe entnommen worden. Das ist alles im grünen Bereich. Ja, Moment, jetzt bist du eingeschlafen in der Bahn. Dann stelle ich mir das so vor, dann kommt irgendwann der war das in die Endhaltestelle? Die Endhaltestelle, so, ja. So, dann stelle ich mir vor, dann kommt... Manche Bahnen fahren also von Köln bis Sürt, bis Wesseling oder halt bis nach Bonn. Und ich wollte nach Bonn, aber weil das Wetter ziemlich schlecht gewesen ist, habe ich gedacht, vielleicht ist in Sürt das Wetter ein bisschen besser. Und deswegen habe ich halt den ersten Lift genommen. Den ersten Lift genommen? Bitte? Wie? Was hast du genommen? Den ersten Lift? Ja, den ersten Lift. Man sagt doch so bei Trampern, wenn die... Ist auch nicht so wurscht. Also jedenfalls warst du an einem Endhaltestellenpunkt da. Da stelle ich mir jetzt so vor, dass ein Straßenbahnfahrer dann rüttelt und sagt, mein Herr, wir sind am Ende angelangt, steigen Sie bitte aus oder so. Das hat er angeblich gemacht, aber dem ist nicht so gewesen. Er ist deutlich größer, deutlich kräftiger als ich und hat mich, das ist so ein Vierersitz gegenüber gewesen, am Nacken gepackt und dann in einem Bewegungsablauf aus dem Sitz raus, aus der offenen Tür raus. Ohne, dass du dich erinnern kannst, dass der dich höflich angesprochen hat, den Wagen zu verlassen. Richtig. Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Und dann hat er dich rausgeschmissen und durch dieses Rausschmeißen war deine Milz kaputt. Der hat mich rausgeschmissen. Also ich sagte ja eben, die Straßenbahn ist von dem Geländer ungefähr 1,50 Meter, 2 Meter entfernt. Mhm. Und ich bin dann voll auf dieses Geländer draufgeflogen und bei diesem Aufprall ist mir wohl die Milz gerissen. Das ist ja unglaublich. Ja. Und ich bin dann von dem Geländer zurückgeprallt, dann auf dem Boden liegen geblieben. Ich konnte mich wirklich nicht mehr bewegen. Und ich sagte, er ist ja mal um mich rumgelaufen und ist dann in die Straßenbahn eingestiegen und weggefahren. Was ist dann aus dieser ganzen Geschichte geworden? Aus dieser ganzen Geschichte ist ein Strafprozess geworden. Das heißt, du hast Anzeige erstattet? Ja, natürlich. Natürlich, ja. Anzeige erstattet. Ja. Und es ist gewesen, dass er in erster Instanz zu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu 2.500 D-Mark verurteilt worden ist und in der zweiten Instanz, ich glaube, 1.500 D-Mark oder sowas. Also, der hat er denn in dem Verfahren alles abgestritten, dieser Schaffner? Oder? Ja, er hat versucht, mir was anzuhängen, von wegen, ich hätte ihn angegriffen, aber ich habe einen sehr guten Anwalt hier in Köln, Strafrechtsanwalt, der das sofort abgeschmettert hat. Der hat gesagt, das ist ja wohl völlig normal, wenn jemand aus dem Schlaf rausgerissen ist, dann mit den Armen rudert und so weiter. Ja, und ja. Er ist dann auch nicht weiter darauf eingegangen. Weißt du, was aus dem Fahrer geworden ist? Durfte der dann noch weiter Straßenbahn fahren danach? Also das, was ich mitbekommen habe, ist über, ich könnte jetzt nicht mehr sagen über wen, aber über andere Kanäle, dass er wohl in den Innendienst versetzt worden ist. Das war eine heftige Geschichte. Das kann man wohl sagen, ja. Die Leute, denen ich das heute erzähle, die glauben das nicht. Das ist wirklich, da würde man immer erstmal denken, Mensch, flunkert der war vielleicht sturztrunken und hat da Randale gemacht oder so und das war ein unglücklicher Umstand. Aber du sagst, es war genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, Faktum ist, ich hatte montagsabends lange in der Firma gearbeitet, weil Teile umgebaut wurden und ich dann abschließen musste. Das ist bis in die Nacht rangegangen. Dienstags hatte ich an einem Auto geschraubt bis spätabends und mittwochsabends habe ich halt schlicht und ergreifend lange Fernsehen geguckt. Von daher. Außerdem hätte man im Krankenhaus ja auch feststellen können, ob du alkoholisiert warst oder nicht. Ich habe gerade eben gesagt, eben nicht. Genau. Es ist eine Blutprobe auch entnommen worden, da ist überhaupt nichts gewesen. Hast du denn dann noch dieses Geld, was das der Mann da zahlen musste, war das Strafe oder war das Schmerzensgeld an dich? Das ist eine Geldstrafe gewesen, natürlich. Bitte? Das ist eine Geldstrafe. Eine Geldstrafe gewesen. Hast du auch noch Schmerzensgeld bekommen? Ja. Wie viel? 20.000 D-Mark. Aha, ja. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich bin eine Woche, nein, 10 Tage im Krankenhaus gewesen und da stellten sich Komplikationen an, weil die bei der Operation an das Rippenfell gekommen sind. Ach so. Und da hat sich eine Spaltung des Rippenfells eingestellt, sodass ich also auch bis heute nicht richtig atmen kann. Der linke Lungenflügel ist, das sieht man auch heute noch auf Röntgenbildern, hochgedrückt. Also wie manche Leute so in den Wald reingehen und mal richtig schön tief einatmen, das kannst kann du nicht. Also spät folgen. Diese 20.000 Mark Schmerzensgeld, musste er die auch zahlen oder hat die eine Versicherung? Nein, das hat wohl die KVB bezahlt. Achso, das ist die Straßenbahngesellschaft hier in Köln. Die Straßenbahngesellschaft, ja. Darüber hinaus kommt hinzu, deswegen ist das Schmerzensgeld auch relativ hoch gewesen, weil sich in die freigelegte Milzloge, also da, wo die Milz drin gewesen ist, der Darm reingelegt hat. Mhm. Und der Gerichtsmediziner damals gesagt hat, dass man sich das so vorstellen muss, als wenn man einen Gartenschlauch abklemmt und von daher verschiedene Speisen, Erbsen, Linsen, alles Hülsenfrüchte dazu führen, dass ich Probleme halt habe mit dem Bauch und dass der sich so ein bisschen bläht und so weiter. Ja. Also kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich damals in Köln große Schlagzeilen gemacht hat und du da bestimmt öfters auch Gegenstand der Berichterstattung warst. Es ist eine gute Seite gewesen in einer Tageszeitung in Köln, Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich an einer Myelopathie leide. Das ist in der Halswirbelsäule eine Verengung des Rückenmarks. Ich kann nicht mehr richtig gehen und mittlerweile glauben die Ärzte, dass das möglicherweise auch von dem Sturz von damals herrühren könnte. Das heißt, so lange Spätfolgen von 1996 bis heute 2008. Ja, ich wünsche mehrere Ärzte, die das vermuten. Ich wünsche dir, dass es nicht schlimmer wird und dass es dir gut geht. Das wünsche ich dir. Und danke für deinen Anruf, Achim. Ich danke dir für das Gespräch und du bist ein toller Mann. Ich gucke deine Sendung oft und du hast das Verdienstkreuz nicht umsonst bekommen. Und ich danke dir sehr herzlich. Vielen Dank. Mach's gut. Sehr nett von dir. Tschüss, Achim. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Domian. Ihr Lieben, morgen ist Thema Nacht. Und Thema morgen heißt, wenn aus Freunden Feinde werden. Seid ihr schon mal in eurem Leben von einem Freund so abgrundtief enttäuscht worden, dass aus einer sehr engen Freundschaft eine Feindschaft geworden ist, zum Beispiel durch Vertrauensbruch, Betrug oder Verrat? Wenn dem so sein sollte und ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bitte an, am besten per Mail, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr oder natürlich auch während der Sendung. Wenn aus Freunde Feinde werden, darüber möchte ich gerne morgen mit euch sprechen, das ist unser Thema morgen. Heute ist es nach wie vor frei und offen, das Thema, und es geht weiter mit dem Steffen. Steffen ist 17. Hallo, Steffen. Ja, hallo. Hallo. Ja, Steffen. Hi. Wie geht's? Gut. Und dir? Ja, ist super, ne? Weswegen rufst du denn an? Ich wollte einfach nur mal dich um Rat fragen. Mhm. Schieß los. Ja, es geht darum, ich bin von zu Hause abgehauen. Wann denn? Am 7.7. war das gewesen. In diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr war das. Ja. Warum? Ja, weil ich mit meinem Vater einfach nicht klarkomme. Was war denn da passiert? Ja, es geht einfach hauptsächlich um meine Freundin. Er mag meine Freundin nicht leiden. Ne? Mhm. Warum nicht? Begründet er das? Bitte? Begründet er, warum er sie nicht leiden mag? Ja, es wäre für ihn, in seinen Augen, wäre es eine Schlampe, eine Hure und... Also der beschimpft die halt aufs Herz raus, ne? Das sind aber harte Ausdrücke. Ja, ja, und also er beleidigt ja auch mich dadurch, ne? Natürlich. Warum ist er denn so drauf? Warum, was hat er denn gegen das Mädel? Ja, ich weiß nicht. Der kann die einfach nicht, er kann die nicht leiden. Wie alt ist sie? Die ist auch 17. Auch 17. Ja. Ich bin auch verlobt mit der schon seit dem 1.8., ne? Ja. Und auch, der hat einfach nicht kapiert, dass ich mit der zusammen sein will. Wie lange warst du denn mit deiner Freundin schon zusammen, Stefan? Das war 18.01.2007 war es gewesen. Sind wir zusammengekommen. 18.01.2007. Mhm. Ja. Mhm. Was sagt deine Mutter dazu? Ja, meine Mutter, die akzeptiert das ja. Und hat deine Mutter denn mit dir mal drüber gesprochen, warum dein Vater da so heftig, so krass reagiert? Nee, eigentlich gar nicht. Hast du denn nicht irgendeine Idee? Also, die war ja schon mal mit meinem Bruder zusammen, ne? Mhm. So, mein Bruder ist ein kleiner Psycho, der hat sie geschlagen und das hatte sie mir erzählt. Mhm. So, und jetzt ist sie ja mit mir zusammen und deswegen ist sie für meinen Vater halt irgendwie Hure oder Schlampe, was weiß ich. Weil sie einmal mit dem Bruder und jetzt mit dir. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe mir davon aus, dass du vorher auch schon mal eine Freundin hattest vor ihr. Ja, natürlich. Natürlich. Hat dein Vater sich da auch so... Ja, das ist ja das Komische. Sag mal, ich nehme mal ein Beispiel, mein Bruder hat eine Freundin, er fragt, kann ich bei ihr schlafen? Da wird ja gesagt. Hm? Ich habe eine Freundin, darf ich mal bei ihr schlafen? Es wird nein gesagt. Also auch schon Freundin vor der jetzigen, war ja auch schon so streng. Ja, nur bei der jetzigen ist es noch schlimmer, das wird immer schlimmer mit denen. Ja, so, jetzt bist du von zu Hause abgehauen. Ja. Wo wohnst du? Also teilweise bei Kollegen, mal da für ein paar Tage, da eine Woche. Stelle ich mir mein anstrengendes Leben vor, wenn du jetzt seit Juli schon immer so Nomadenleben führst, mal hier, mal da. Geht das denn so einfach? Ich kann mir vorstellen. Und am besten, das Geilste ist ja auch, die haben mich auch 2 Tage mit dem Helikopter gesucht. Da konnte ich 2 Tage mal nicht rausgehen, das war auch nicht gut. Die haben dich mit dem Hubschrauber gesucht? Ja, weil die hatten mich ja vermisst gemeldet. Ach so. Das heißt, du hast deine Mutter auch nicht rein Wein eingeschenkt, dass du... Nee, ich hatte meine Mutter auch vornherein hatte ich auch schon klar gemacht, ich so, wird das hier nicht besser mit meinem Vater oder so, das ganze Verhältnis halt. Und hatte die sich Sorgen gemacht, als du weg warst? Ja, ja, ich habe zu ihr gesagt, werde ich abhauen. Und das wollte sie mir halt auch nicht glauben, bis es dann halt passiert ist. Verstehe. Hast du dich denn dann gemeldet oder haben die dich irgendwo gefunden? Nee, gefunden nicht. Also, ich habe mich bei meiner Mutter gemeldet, nach 3 Wochen ungefähr. Hast du deiner Mutter aber einen großen Schreck eingejagt, Mensch? Ja, ja, weil sie hat selber dann auch zu mir gesagt, bleib da, wo du bist. Ich habe auch gesagt, mir geht es 1000-mal besser. Und da hat sie gesagt, ja, bleib auch da. Was machst denn du vom Beruf oder bist du noch Schüler? Also Schüler nicht mehr und ich versuche jetzt, wenn ich 18 bin, ist ja nur noch nächste Woche Mittwoch, werde ich 18. Ah ja. Mhm. Und dann will ich versuchen, meine Lehre wahrscheinlich anzutreten als Zweiradmechaniker. Das ist nicht schlecht, aber es wäre natürlich auch gut, wenn du vorher irgendwie eine Unterkunft hättest oder eine Wohnung hättest. Ja, darum geht's ja. Ja. Und bei deiner Freundin kannst du auch nicht wohnen. Die wohnt ja wahrscheinlich bei ihren Eltern noch. Ja, natürlich. Das ist ja auch das Problem. Was ist das Problem? Ja, sie wohnt ja noch zu Hause. Dann kann ich ja schlechter einziehen. Also ich weiß nicht, ob die Eltern das mitmachen würden. Bist du denn oft bei ihr zu Besuch? Nee, geht ja gar nicht. Die wohnt ja in dem Haus von meinen Eltern. Die wohnen im gleichen Haus. Ach, die Freundin wohnt im gleichen Haus von deinen Eltern? Das ist ein Dreifamilienhaus. Ach so. Meine Eltern, die wohnen in der ersten Etage und meine Freundin wohnt ganz oben im Dachgeschoss. Aber das ist nicht das Haus deiner Eltern? Nein, das ist nur so ein Dreifamilienhaus. Ein Mietshaus ist das. Genau. Mhm. Ach du lieber Gott, also komplizierter geht's ja nun gar nicht mehr. Ja, das ist ja das Problem. Ich habe die auch seitdem ich abgehauen bin, vielleicht lass mich nicht lügen, insgesamt 3-4 Tage nur gesehen. Gibt es denn da nicht Zoff zwischen deinem Vater und den Eltern deiner Freundin? Ja, jeden Tag. Das glaube ich, das glaube ich. Erstens, ihr wird angedroht, wenn er, also die wollen ihn hinterher, die kommt ihn ja manchmal besuchen, ne? Mhm. Die bringt mir halt Sachen vorbei. Mhm. So, auf jeden Fall, meine Brüder haben zu ihr gesagt, ah, wir verfolgen dich und wenn du den siehst, wenn du zu denen hingehst, dann schlitzen wir dich auf und die machen wir auch noch platt und all so ein Scheiß. Mhm. Und mein Vater genauso, der beleidigt, ey, ein erwachsener Mann mit 46 Jahren beleidigt ein Mädchen mit Hure und Schlampe. Ja, also, schlimm, sehr schlimm, sehr schlimm. Wenn du jetzt zurückgehen würdest nach Hause, was wäre dann? Also, ich glaube, mein Vater, der wird ausrasten. Was heißt ausrasten? Ja, ich glaube mal, der wird mich schlagen, also richtig. Ja, also das ist überhaupt kein Thema für dich, du willst nicht zurück. Nee, ich habe ja auch einen Betreuer von der Polizei und der hat, also mit dem habe ich auch schon drüber gesprochen und der hat gesagt, wenn du irgendwo anders bist und da geht's dir besser, hat er gesagt, dann bleib da. Ja, verstehe, dann wird das schon ernst sein. Wie war denn früher dein Verhältnis zu deinem Vater? Ich sag mal so lala, dann ging's mal eine Woche und dann für 3 Wochen haben wir uns wieder in den Köpfe gehabt. Ja, oder also gar nicht miteinander gesprochen. Auch nicht so dolle. Nee, also eigentlich fast nie richtig gut. Ne? Hat er dich früher, als du Kind warst, verprügelt? Nein. Nee, das nicht. Hm. Die Situation ist für deine Mutter natürlich sehr schlimm. Wenn die eigentlich auf deiner Seite steht, hängt die ja zwischen den Stühlen. Das ist ja das Problem. Aber ich habe meine Mutter auch super Verhältnis. Ich habe auch Kontakt über Telefon mit ihr. Also, dann wäre natürlich das aller genialste, wenn du irgendwo eine ordentliche Unterkunft finden würdest. Ja, das wäre ja super. Vielleicht auch in so einem betreuten Wohnenprojekt oder in so einer WG. Ja, das war ja auch so eine Sache. Da bin ich auch zum Jugendamt gegangen. Ja, und was haben die gesagt? Ja, die haben gesagt, ich würde kein betreutes Wohnen kriegen. Ich müsste jetzt erst zur Jugendschutzstelle. Und da habe ich gesagt, ich möchte da nicht hin zur Jugendschutzstelle. Dann kommen meine Eltern dahin, weißt du? Ist das so? Ja, weil der hat mir gesagt, wenn ich zur Jugendschutzstelle gehe, dann werden die Eltern benachrichtigt, dass ich an der Jugendschutzstelle bin. Ja. So, und dann, wenn mein Vater erfährt, wo ich bin, dann kommt der und ich habe halt Angst vor denen, ne? Ach so, und das konntest du denen vom Jugendamt nicht so klar machen? Also, ich jetzt nicht böse gemeint an Jugendamt, die wollen einem zwar nur helfen, aber das war ein Bekloppter jetzt, wirklich. So. Die hat war jetzt so von Stefan nicht gemeint, aber inhaltlich war es eine scharfe Kritik, wollen wir mal so hinnehmen. Ja. Mensch, Stefan, aber da muss es irgendeinen Weg geben, das kann ich gar nicht glauben. Du bist ein junger Mann, der im Bedrängnis ist und der auch Pläne hat, der will eine Ausbildung machen und das finde ich alles gut. Und wahrscheinlich, wenn du nur mal irgendwo ein Zimmer hast, ein kleines Zuhause, geht's dir auch schon gleich besser und du kannst dein Leben organisieren. So sieht's aus. So, ich habe im Hintergrund, weiß ja, wahrscheinlich immer ein paar Fachleute hier. Das heißt, auch eine Psychologin heute Nacht, die in solchen Dingen auch bewandert ist. Mit der möchte ich, dass du das mal berätst. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass dir jemand zumindest eine Weile unter die Arme greift, dass du irgendwo unterkommst. Ja. Und das ist genauso ein Fall, wenn man dir jetzt hilft, landest du nicht auf der Straße. Wenn man dir nicht hilft, besteht die Gefahr, dass du auf der Straße landest und dass alles bergab geht mit dir. Ja. So. Deswegen muss man da was tun. Gut, dass du angerufen hast, Stefan. Du legst auf und wirst von meiner Psychologin Simone zurückgerufen. Okay? Ich hätte noch eine Frage. Sehr gerne. Könnte ich 2 Autogrammkarten haben für meine Freundin? Sehr gerne. Dann sagst du meiner Psychologin deine Anschrift und dann schicke ich dir sehr gerne ein Autogramm. Und ich soll von meiner Freundin ausrichten, dass sie dich total toll findet. Super, wie du mit den Menschen sprichst. Schönen Gruß an deine Freundin und auch Dankeschön an sie. Werde ich tun. Mein Lieber, du legst auf, wir rufen gleich zurück. Jo, ciao. Tschüss. Mach's gut. Und weiter geht's mit einer Frau und die Frau heißt Saskia und ist 42. Hallo Saskia. Hallo. Hallo. Saskia, was ist dein Thema? Was mein Thema ist, soll ich dir das mal sagen? Ja. Mein Freund, ne, der ist 39, der ist ja auch jünger wie ich und so, ne? Mhm. Und der liebt seinen Hund mehr wie mich. Oh. Ehrlich, das ist so. Der macht alles für diesen Scheißköter. Ja. Ja, ist wirklich so. Ich meine, ich bin auch tierlieben, ne? Aber lass mich mal ein paar Fakten erst fragen, dann kann ich die ganze Sache besser einordnen. Wie lange seid ihr befreundet schon? Ja, jetzt seit 4 Jahren. 4 Jahre. Mhm. Ihr lebt in einer Wohnung? Ja. Ihr lebt in einer Wohnung? Ja. Ah, ja. Aber gibt es Kinder? Nein, es gibt keine Kinder. Und der Hund lebt auch bei euch in der Wohnung? Ja, der ist angefahren worden und den hat er gerettet und so, ne? Was ist das denn für ein Hund? Oh, was ist das für ein Hund? Der sieht scheiße aus. Der hat Stehohren und der hat Kuhflecken und der sieht total bescheuert aus. Ist es ein Mischling? Ja, das ist so ein Mischling zwischen Bulldogge und ich glaube, ich weiß das jetzt gar nicht ganz genau. Bulldogge und hier diese Flockies da, wie heißen die nochmal? Na, ich weiß nicht, was Flockies sind, aber irgendwie ein größerer Hund, der so ein bisschen vermischt aussieht. Und nein, kleiner. Ach, ein kleiner. Bulldogge ist das. Ah, nee, Bulldogge ist ja klein, stimmt ja auch. Ja, nein, eine französische Bulldogge. Ja. Ich hätte an Dogge gerade gedacht, das sind ja so riesige. Ja, aber mein Freund, der ist da, ne? Der hat nämlich mir nicht geglaubt, dass ich dich anrufe, dass du mir mal ratest, weil so, jetzt musst, es halt ist so, dieser Hund, der schläft bei uns im Bett. Dieser Hund, der kriegt Frühstück von mir. Also wenn ich zur Arbeit gehe, hat der Hund schon sein Frühstück. Der kocht sogar für seinen Hund. Das muss man sich mal vorstellen. Und weißt du, was er jetzt gemacht hat? Da ist er zum Fressnapf gegangen. Das ist so ein großes, da kann man einkaufen, so Hunde und so. Ja. Da hat er dafür 120 Euro, ne? Weihnachtsgeschenke gekauft. Den packt er sogar ein. Der ist doch nicht ganz dicht. Wie lange ist der Hund denn schon bei euch? Oh, wie lange hat er denn? Seit zweieinhalb Jahren? Zweieinhalb Jahren. So. Und ihr habt euch richtig in den Haaren wegen des Hundes? Was heißt in den Haaren? Aber der Hund, der ist wichtiger. Dir geht der Hund auf die Nerven? Ja, nein, ich mag den ja auch irgendwie, aber man kann doch nicht einen Hund so vermenschlichen. Ist dein Freund denn da? Ja, der ist da. Wolltest du mal sprechen? Du hast es gerade schon gesagt, dass er da ist. Ja, ich gebe mir dir mal. Ja, sehr gerne. Moment. Bin ich aber sehr gespannt. Hallo, Domian? So, mit wem spreche ich denn da? Mit dem Tom. Tom? Ja. Stimmt das, was Saskia mir gerade erzählt hat? Domian, ich muss dir ganz ehrlich mal sagen, ich spiele ein bisschen. Natürlich liebe ich meinen Hund mehr, aber nicht so, wie sie das meint. Nicht so doll. Ich bin sehr verantwortungsbewusst und habe meine Pflichten für das Tier zu erledigen. Und die ist ein bisschen behindert, meine Hündin. Die kann nicht richtig laufen. Nicht so schnell, dann verstehe ich kein Wort. Also, ja. Nochmal, was du gerade gesagt hast. Ja, mein Hund ist ein bisschen behindert, ne? Ist ein bisschen behindert, der Hund, ja. Ja, ein Stück von dem Foto ab. Ja. Und da habe ich ein bisschen Mitleid mit und natürlich ein bisschen bevorzugen, wie meine Freundin. Schläft denn der Hund wirklich bei euch mit im Bett? Ist gar nicht vom Bad. Die darf nur mittags mal im Bett liegen, wenn ich Mittagsschlaf mache. Aber sonst, wenn wir was machen, geht die vom Bett runter. Ja. Nun fühlt sich aber die Saskia, wie sie mir gerade sagte, schon so ein bisschen, glaube ich, in den Hintergrund geschoben. Nimmst du das nicht ernst, wenn sie das so empfindet? Doch, aber ich habe ihr gesagt, wir können öfters drüber reden und so. Aber die ist eifersüchtig auf meine Hündin. Meinst du, das ist richtige Eifersucht? Das ist richtige Eifersucht. Wenn ich dich jetzt so frage, wer ist dir denn wichtiger in deinem Leben? Die Hündin oder deine Freundin? Erst meine Freundin, dann die Hündin. So ist die Reihenfolge ja auch okay. Kann man ja nichts gegen sagen. Du liebst deinen Hund sehr und kümmerst dich um den Hund, aber die Freundin ist natürlich die wichtigste Person, aber dennoch kümmerst du dich sehr um dein Tier. Ja. So, dann gib mir nochmal deine Freundin nochmal, die Saskia. Einen Moment. Ja. Ja, hallo, ich bin's. Saskia, das war doch eine klare Aussage. Du bist die Nummer 1. Ja, da hat er doch gelogen. Ach, glaube ich nicht. Doch, der hat gelogen. Der hat jetzt richtig gelogen, weil der hat die Finger verkreuzt, ne? Und immer mit dem Licht verkreuzt die Finger. Der hat gerade die Finger verkreuzt, als er zu mir gesagt hat, du bist die wichtigste Person. Und dann erst kommt der Hund. Ja. Na, was sind das für Zustände? Ja, ich habe das ganz genau gesehen. Der hat die Finger verkreuzt und immer. Der ist nämlich ganz so rein katholisch oder wie heißt das? Gib ihm mir schnell nochmal. Katholisch heißt das. Das heißt katholisch, ja. Gib ihm mir nochmal schnell. Ich will mal fragen, ob das stimmt. Gib ihm mir nochmal. Ja. Domian? Tom, hast du gehört? Sie hat gesagt, du hast die Finger verschränkt. Du hast mich belogen gerade. Ach, habe ich doch gar nicht gemacht. Ich habe krumme Finger, aber ich habe nur so eine Finger. Ich habe alle Finger gespielt. Also, du hast nicht gelogen. Aber ich liebe den Hund trotzdem ein bisschen mehr wie meine Freundin, stimmt schon. Wie? Ich liebe den Hund doch ein bisschen mehr wie meine Freundin, stimmt schon. Jetzt kommen wir doch schon her. Du liebst den Hund doch ein bisschen mehr als die Freundin. Ja. Das ist natürlich ein krasses Wort für deine Freundin. Ja, aber ich meine, die muss damit klarkommen. Da wusste ich doch vorher, bevor wir in eine Beziehung gegangen sind. Ja, da gab es den Hund ja noch nicht. Nee, aber nicht so richtig. Aber trotzdem, die wusste, dass ich meinen krieg. Aber kann man das denn nicht irgendwie beides unter einen Hut gut kriegen, indem man die Frau und die Freundin halt auch sehr liebt und noch vielleicht einen Tick mehr Aufmerksamkeit schenkt und den Hund natürlich auch sehr gut behandelt? Darum geht's ja gar nicht. Gut, Domian, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde heute Nacht nochmal mit meiner Freundin drüber reden. Ja. Und ich werde ihr zeigen, dass ich sie liebe und mein Hund kommt jetzt an zweiter Stelle. Ist ja bald Weihnachten. Ja, das ist ein Wort. So, beide, so können wir beide uns schon mal verabschieden und du gibst mir die Saskia nochmal. Alles klar, tschüss. Okay, tschüss, Tom. Saskia. Saskia. Hallo. Hallo. Saskia, ja, ich bin noch ja, da. Ja, jetzt hast du es selber gehört, ne? Weißt du, ich möchte ja, dass dieser Hund ins Tierheim geht, ne? Doch, weil erstmal sieht der total blöd aus. Ach, na ja. Ja, und der hört doch gar nicht auf mich. Der ist nur auf diesen Heini da fixiert, weißt du? Also mir hat er ja gerade versprochen, dass er sich jetzt mehr um dich kümmern will. Hat er gesagt? Ja. Das habe ich gar nicht jetzt gehört. Jetzt ist Weihnachten, meinte er, wollte er sich mal anstrengen. Ja. Ich finde, ihr beiden, ihr seid ja zwei Tuchteltauben. Ihr solltet euch mal ein bisschen zusammenraufen und wir lieben uns ja auch. So, weißt das, du, das ja. ist ja so, weißt du, das ist so toll mit uns, ne? Ja, das habe ich ja schon gemerkt. Sobald der Hund nicht da ist, dann ist alles in Ordnung. Aber sobald dieser dusselige Köter da ist, dann dreht dieser Mann durch. Aber ich glaube ja, du hast es ja gerade auch gesagt, dass du den Hund auch schon ein bisschen gerne hast. Ja. Wenn du ganz ernst jetzt bist, ein bisschen gern hast du ja auch. Vielleicht ja, könnte ein bisschen, aber. Ja, vielleicht könnt ihr euch ja auch treffen. Wenn also, du, ne, pass auf, heute wenn, zum wenn, Beispiel, ne, da ist meine Tochter, ne? Da ist die mit dem Hund rausgegangen, ne? Und da habe ich gedacht, hoffentlich läuft er hier weg. Nein. Weißt du, was vielleicht eine doch, Lösung? Nein, wirklich. Nee, weißt, was vielleicht eine Lösung ist? Wenn du so ein bisschen dem Tom zeigst, dass du den Hund auch magst. Dann, ja, aber dann, ich mag ja Tom und nicht den Hund. Ja, aber dann fühlt er sich vielleicht auch ein bisschen akzeptiert in seiner Liebe zu seinem Hund und dann kommt ihr beide auch wieder ein bisschen mehr zueinander. Das ist eine Idee. Ne? Das ist eine ganz gute Idee. Du musst ein bisschen netter zu dem Hund sein, dann ist der Tom wieder nett zu dir. Mhm. Ich glaube, so funktioniert die Mechanik. Ja, und vielleicht koche ich dem Hund dann mal was so. Und dann sitzt er da vor einer Trockenscheibe Brot. Das ist ja doch auch mal was. Also ich glaube, ihr drei schafft das. Ich bin da guter Dinge. Liebe Saskia. Alles Gute wünsche ich dir. Einen schönen Gruß von meinem Tom. Ja, danke schön. Du bist toll. Dankeschön. Tschüss. Und frohe Weihnachten wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Und einen schönen Weihnachtsfest, guten Rutsch. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, meine Lieben, wenn aus Freunden Feinde werden. Hattet ihr schon mal eine ganz große Freundschaft mit einem Menschen und dann ist etwas ganz Schlimmes vorgefallen? Und aus einer großen Freundschaftsliebe, kann man das ja so nennen, ist eine handfeste Freundschaftsfeindschaft geworden. Aus Vertrauensbruch, Betrug, Verrat, vielleicht ist Geld im Spiel gewesen, vielleicht sind irgendwelche Ausspanngeschichten gelaufen von Partner oder Partnerin, wie auch immer. Also wenn aus Freunden Feinde werden, das ist morgen unser Thema. Ab 0 Uhr bitte anrufen und oder mailen rund um die Uhr oder um 1 natürlich auch dann während der Sendung. Karin begrüße ich ganz herzlich. Karin ist wie alt? 24. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Karin, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe bei Ihnen jetzt mal eine Sendung gesehen über Homosexualität im Islam. Mhm. Das war am Freitag, glaube ich. Genau. Mhm. Und da habe ich mir das so ein bisschen angehört und habe festgestellt, dass es wirklich so extrem ist, dass es sehr viele sich nicht einfach outen können. Mhm. Ich bin selber Moslem und bin selber homosexuell. Und halt, der wollte ja heiraten. Mhm. Ja, er sollte heiraten, das war das Problem. Ja, genau, er sollte heiraten und er sagte auch, er möchte es, was ich einfach nicht denke. Wenn man homosexuell ist, dann möchte man das einfach nur, damit die Leute das nicht merken, weil ich selber verheiratet war, aber auch nur auf Schein. Ja, aber so am Ende des Gesprächs wollte er es dann auch schon nicht mehr. Das war schon, glaube ich, die Entwicklung ging während des Gesprächs dahin. Genau. Gestatte mir ein paar Fragen zu deiner Person. Du kommst aus einer türkischen Familie? Nee, aus einer marokkanischen. Aus einer marokkanischen Familie. Genau. Und bist lesbisch. Genau. Ja. Wie lebst du dein Lesbischsein? Also eine Zeit lang habe ich das gar nicht gezeigt. Also musst du streng geheim sein. Auch die Beziehung. Und als es dann so weit war, wo ich gedacht habe, bis so hin und nicht mehr weiter, weil man wird dann auch nicht glücklich, das ist dann auch eine Belastung für mich und auch für die Partnerin zu der Zeit auch gewesen. Ja. Da wo ich gedacht habe, okay, es gibt nur einen Weg von zu Hause weg. Mhm. Und wie alt warst du da? Als ich von zu Hause weggegangen bin, 22. 22, jetzt bist du 24. Genau. Ah, genau. Du bist von zu Hause weg, weil du wusstest, das geht nicht. Ich kann zu Hause nicht als lesbische junge Frau leben. Genau, vor allem als Frau wird man dann auch zu Hause kontrolliert. Mhm. wie das dann so ist, man darf dann nicht raus, man muss dann sagen, okay, ich hatte meine Freiheiten, aber trotzdem konnte man dann nicht, wenn man Urlaub geplant hat, einfach weggehen oder sonstiges. Hast du denn jetzt ganz mit deiner Familie gebrochen? Ich hatte den Kontakt ganz gebrochen. Mittlerweile besteht er wieder, weil ohne Familie geht das auch nicht. Ich war immer so ein Familienmensch. Ich war gefangen zwischen Familie und eben halt über die Homosexualität. Ich habe da sehr schwer zu kämpfen gehabt. Lebt denn deine Familie oder fast die ganze Familie in Deutschland? Meine ganze Familie wohnt in Deutschland. Die ganze Familie wohnt in Deutschland. Hast du es der Familie denn gesagt, dass du lesbisch bist? Oder bist du so heimlich einfach so gegangen? Ich bin heimlich einfach so gegangen von heute auf morgen. Die Hochzeit war in voller Planung. Achso, da war auch eine Hochzeit. Ja, das war eine volle Planung und so. Und dann, der sollte dann hier rüberreisen. Mhm. Und dann habe ich kalte Füße gekriegt, weil ich ganz genau wusste, dass ich nicht glücklich werde. Das sollte so eine arrangierte Hochzeit sein. Ja, genau. Mhm. Also ich wollte zu dem Zeitpunkt selber, weil ich habe aber eigentlich nichts dabei gedacht. Ich wollte mich eigentlich nur verloben, damit ich auch meinen Freunden, die das nicht wussten, und meine Bekannten einfach zeige, okay, ich bin es nicht. Mhm. Und dann bin ich einfach von heute auf morgen dann gegangen. Und ohne Begründung? Ohne Begründung. Ich bin einfach, ich habe meine Arbeit gekündigt. Ich habe meine Freunde einfach im Stich gelassen, und keiner wusste. Wo bist du hingegangen? Ich bin damals zu meiner Ex gegangen. Ach so, und deine Familie, deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, niemand wusste, wo du warst? Niemand wusste, wo ich war. Also in der Arbeit habe ich dann gesagt, dass ich sehr weit weggezogen bin. Mhm. Ist ja auch so gewesen. Wie viele Kilometer hast du dich entfernt von deiner Familie? Also zu dem Zeitpunkt, also jetzt momentan 300, aber zu dem Zeitpunkt auch schon 300, aber ich hatte ihnen was erzählt von 600 Kilometer. Ach so, du hattest schon was gesagt, dass du weggehst. Also ich bin einfach so gegangen, ich weiß noch, wie das war. An dem Tag bin ich einfach, ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe die Spätschicht. Mhm. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe gesagt, ich habe die Spätschicht, und dann bin ich dann, hat mich dann meine Freundin abgeholt, ne, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und irgendwann mal nach Mitternacht kam dann die ganze Zeit Anrufe von meinen Eltern, ne? Ich habe mein Handy dann ausgemacht. Dann rief mich meine Schwester irgendwann mal an, wo ich bin. Mein Vater will die Polizei rufen, weil die sich Sorgen machen. Dann habe ich dann geschrieben, mir geht's gut, aber ich komme nicht mehr. Ach so, verstehe. Wann hast du deinen Eltern denn dann gesagt, dass du lesbisch bist? Gar nicht. Gar nicht? Die wissen das bis heute nicht? Die wissen das bis heute nicht. Ach so, aber du hast heute wieder Kontakt zu deinen Eltern. Ja, aber die wissen nicht, dass ich lesbisch bin. Das werden die auch nicht erfahren. Die wissen nicht, dass ich lesbisch bin. Und Ach so. Das könnte ich auch gar nicht. Haben sie es dir denn vergeben, dass du einfach abgehauen bist? Die verstehen das heute noch nicht, dass ich einfach so gegangen bin, weil ich hatte meine Freiheiten und alles Mögliche. Aber kommen da nicht so Fragen, wie ist es mit Heirat, oder will man dir nicht vielleicht wieder einen neuen Mann zuordnen? Am Anfang war das sehr extrem, dass ich noch heiraten sollte und so. Deswegen hatte ich immer gesagt, Gott sei Dank hatte ich diesen Grund, um zu sagen, das war für mich mein Glück irgendwie auch, dass ich deswegen weggehen konnte. Also, dass ich sagen konnte, okay, ich will nicht mehr heiraten, aus dem Grund bin ich gegangen. Aber das war zwar nicht der wahre Grund, aber ich konnte sagen, aus dem Grund bin ich gegangen. Ja, aber heute gibt's keine Fragen, wie ist es mit heiraten? Heute, ich habe klar und deutlich zu meinen Eltern gesagt, ich komme euch besuchen, aber nur, wenn ich dieses Thema nicht mehr höre. Ach so. Achso, da haben sie schon kapiert, dass du das nicht willst. Also die haben das schon kapiert. Und das haben sie akzeptiert? Das haben sie akzeptiert mittlerweile, nur die Scheidung zu bekommen ist sehr schwer. Die was? Die Scheidung zu bekommen. Die Scheidung? Die Scheidung, ja, weil ich in Marokko verheiratet bin. Wie kommt das, dass du in Marokko verheiratet bist? Ich habe ja gesagt, dass ich mich verlobt hatte. Ja. Und ich habe gedacht, dass ich mich nur verlobe, aber dann letztendlich wurde dann arrangiert, dass ich heiraten musste, also auf schriftlicher Weise. Achso, dann bist du verheiratet worden, ohne dass du es wusstest? Nein, ich weiß es, dass ich verheiratet bin. Ich habe ja unterschrieben. Wusstest du es damals auch? Ja, natürlich. Achso, nee, ich habe gerade verstanden, du bist kurz vor der Heirat, wärst du abgehauen. Dann habe ich es nicht. Moslems ist es ja so, man heiratet erst. Weißt du, die Leitung ist so ein bisschen schlecht, deswegen muss ich immer zu nachfragen. Nee, da kannst du nichts für. Lass mich fragen, okay, das ist jetzt auch irgendwie so mehr oder weniger geklärt, ist ja auch nicht so ganz wichtig, die Details. Was wäre, wenn du deinen Eltern sagen würdest, ich bin lesbisch? Was dann wäre, ich glaube, mein Vater würde an einen Herzinfarkt leiden. Und ich denke, meine ältesten Brüder, die würde ich umbringen. Das glaube ich schon. Also das sagst du mit vollem Ernst. Du sagst das mit vollem Ernst. Das ist wirklich wahr. Also das ist jetzt kein Scherz oder so. Das würden die nie akzeptieren, weil das im Islam halt so ist. Das ist für die nicht akzeptabel. Das heißt, du bist dazu verurteilt quasi, vor deiner Familie dein ganzes Leben lang zu lügen. Genau, also zu meiner Schwester habe ich das aber gesagt. Ach so, also, die weiß Bescheid und die toleriert es auch? Ja, die toleriert es. Mhm. Die findet das okay. Sie hat auch gesagt, ich bin nicht weniger wert, nur weil ich auf Frauen stehe. Mhm. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich sie als Stärkung habe, dass ich wenigstens einen Teil meiner Familie weiß. Ich verstehe. Jetzt vielleicht auch für meine späteren Beziehungen oder Beziehungen, die ich dann haben werde oder haben will, natürlich ist es dann auch einfacher zu zeigen, okay, ich kann dich als meine Partnerin vorstellen, ja, auch wenn es ja meine Eltern sind, aber ein Teil von mir. Also hast du jetzt quasi so einen Mittelweg gefunden, du hast wieder Kontakt zu deinen Eltern, weil dir deine Familie sehr wichtig ist, du kannst genau den Eltern nicht die Wahrheit sagen, aber so ein kleines Trostpflaster, sage ich mal, ist, dass du mit deiner Schwester ganz offen umgehen kannst und sie dich so akzeptiert, wie du bist. Genau so ist es. Ja, das ist wahrscheinlich so im Moment der goldene Weg für dich, ne? Anders geht's einfach nicht. Anders wird es auch niemals funktionieren. Also ich bin froh, dass es auf diesem, ich kann da, wo ich lebe, kann ich ganz normal, da wissen das auch meine Freunde, dass ich so bin. Mhm. Und da kann ich meinen Weg einfach gehen. Meine Eltern sind nicht hier oder meine Familie hier ist ja keiner. Mhm. Und deswegen... Bist du denn auch eine streng gläubige Frau? Ob ich streng gläubig bin, was heißt... Eine gläubige Frau. Was heißt streng gläubig? Eine gläubige Frau. Ich glaube an Gott, aber... dass ich jetzt so sage, ich lebe nach dem Islam nicht wirklich. Mhm. Also schon allein, ich bin homosexuell, ich trinke auch Alkohol und alles, also... Ja, aber du kannst deine Sexualität schon auch, wenn du nicht ganz streng den Islam auslegst, kannst du das mit deinem Glauben vereinbaren? Am Anfang nicht. Also wie gesagt, am Anfang war das sehr schwer, weil man dann gedacht hat, das ist ein Fehler, man darf das einfach nicht. Mhm. Ich habe da sehr schwer zu kämpfen gehabt. Es ist manchmal immer noch nicht leicht. Das verfolgt jemanden immer, immer. Mhm. Und das wird auch nicht mehr so schnell weggehen, das denke ich mal nicht. Ja. Ich glaube ja, dass sehr viele Männer und Frauen aus diesem familiären Hintergrund in großer Not leben. In großer Not und auch in großer Angst leben. Und bisweilen gezwungen werden, in abstruse Doppelleben abzutauchen. Das ist auch so. Also ich kenne sehr viele, was ich nie gedacht hätte, die so ein Doppelleben führen. Mhm. Es ist einfach so, ich habe schon viele, viele Hochzeiten gesehen, da wo der Bräutigam oder die Braut lesbisch ist. Mhm. Und der Partner oder die Partnerin quasi zusehen müssen, wie sie da heiraten. Ja, ne? Ja. Das wird wahrscheinlich noch viele Generationen dauern, ehe sich das angleicht der westlichen Sichtweise. Genau, sehr viel. Also was den Islam betrifft, auf jeden Fall sehr viele Generationen, glaube ich. Mhm. Also ich finde den Weg, den du gegangen bist, jetzt schon mutig. Karin, immerhin hast du kannst du dein Leben leben, nicht ganz ehrlich und ganz offen, aber immerhin lebst du dein Leben. Das finde ich schon mal sehr toll und auch wirklich sehr mutig und freue mich, dass du das so für dich hinbekommen hast. Ja, das freut mich natürlich auch und ich würde mich einfach auch freuen, wenn sich andere Homosexuelle im Islam auch einen Schritt trauen würden, ja, ihren Leben endlich zu leben, weil weißt du, Karin, lang bei Eltern. Das ist genauso wie es auch früher im Christentum war. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war es natürlich auch komplett geächtet und eine große Sünde. Und je mehr Leute aufbegehrt haben und je mehr Leute gesagt haben, nein, ich bin Christ und schwul oder lesbisch, desto mehr, das hat Jahre und Jahrzehnte gedauert hier in Deutschland. Aber heute ist es eine große Erfolgsgeschichte. Im Großen und Ganzen sind Schwule und Lesben akzeptiert in den Kirchen. Es ist noch viel zu tun, natürlich. Aber es ist gegenüber von vor 30, 40 oder gar 50 Jahren ein großer Schritt. Und wahrscheinlich ist dein Appell in diese Richtung auch für deinen Glauben gemeint. Genau, das stimmt auf jeden Fall. Also wir sollen einfach sich auch, das ist kein Weg zu heiraten und dieses Doppelleben den Eltern vorspielen. Okay, das tue ich zwar auch, aber ich lebe mein Leben wenigstens. Ich gehe diesen Schritt und lebe ich halt allein zwar. Genau. Aber trotzdem lebe ich mein Leben. Ja, Also, liebe Karin, ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich freue mich, ich wünsche dir, dass du ein erfülltes Leben hast und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass nichts Schlimmes passiert und dass alles friedlich ist und dass du gesund und munter bleibst und deine Freundin lieben kannst. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Dankeschön, auf Wiederhören. Jo, wiederhören. Monika, 50, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Monika. Hallo Domian. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um, also ich arbeite auf der Gynäkologie und ich habe das Frühgeborenenstation und ich habe also ziemlich viel mit Früh- und Fehlgeburten und Totgeburten zu tun und das belastet mich halt im Moment. Bist du Krankenschwester? Ja. Ja. Und ich bin da, ich arbeite gerne auf dieser Station. Ich will auch gar nicht da weg. Wie viele Jahre arbeitest du dort schon? Auf dieser Station erst anderthalb Jahre. Ja. Und ist man da oft oder sehr oft konfrontiert mit Früh- und Totgeburten? Ja. Ja. Wie oft zum Beispiel so in der Woche? Also ich hatte jetzt in der letzten Woche, muss ich dazu sagen, zweimal innerhalb von zwei Tagen Morbus Infant. Das heißt also, dass schwangere Frauen, die, ich sag mal, 33., 34. Woche waren und das Kind im Bauch schon tot ist. Und dann warst du bei der künstlich eingeleiteten Geburt dabei? Ja, das wird ja dann gepreimt, die Frauen werden ja dann gepreimt, also künstlich eingeleitet, weil das Kind muss ja irgendwie raus. Mhm. Und 33. Woche, das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon fast ausgewachsenes Kind, ja. Das heißt, du nimmst dann auch dieses tote Kind mit in Empfang, wenn es geboren wird? Ich nehme dann sozusagen auch diese toten Kinder in Empfang. Mhm. Und muss sie dann auch teilweise dann auch ins Weidenkörbchen legen und in was für ein Körbchen? In so ein Moseskörbchen. Ja. Wir haben auf der Entbindungsstation halt, da gibt es so Moseskörbchen und da kommen dann die toten Kinder rein und die werden dann in diesem Moseskörbchen in die Leichenhalle, also in extra so ein Kinderkühlschrank gibt es dafür. Hm. Ne? Und dann ist anders als bei den Erwachsenen, das ist alles ein bisschen kleiner. Aber diese Kinder werden bestattet und nicht einfach nur entsorgt? Nein, die werden bestattet. Die werden bestattet, ja. Die werden bestattet und auch die ganz Kleinen, die so gerade mal so groß sind wie meine Hand, ungefähr. Ne? Du bist dann ja auch konfrontiert mit dem Schock und der Trauer der Mutter. Ja, mit allem zusammen halt eben, ne, mit den Eltern und wie reagieren, kann man das so allgemein sagen, wie reagieren die Frauen, wenn so etwas passiert? Das ist unterschiedlich. Sag mal ein paar Beispiele. Also es gibt Eltern, die gehen da, weil wir haben ja auch eine gute Sozialarbeiterin und eine Seelsorgerin und so, die kümmert sich ja auch darum, das ist unterschiedlich, wie die Eltern damit umgehen. Ne? Ich hatte letztens, wie gesagt, letzte Woche eine, die hatte dann, nachdem das Kind dann halt eben rausgekommen war und dann bin ich ins Zimmer reingegangen am zweiten Tag und dann lag die in ihrem Bett und hatte sich da mit Strampelhosen und sowas alles von oben bis unten zugedeckt und war total mit Nerven am Ende. Ach, die hat sich mit den Strampelhosen, die schon gekauft worden waren, so zugedeckt. Als, ja, ja. Und war total neben der Spur, ne, was man ja auch verstehen kann. Ne? Und du musst dann auch quasi auch als Gesprächspartnerin auch. Genau, und das ist dann für mich auch nicht so einfach. Das glaube ich. Weil ich bin ja auch auch ein ziemlich sensibler Mensch. Ja. Und sag mal, wenn die Kinder gerade geboren wurden und tot sind und schon auch die Größe haben, wie fast ausgewachsen sind. In dem Moment nehmen die Mütter die Kinder dann nochmal in den Arm? Die kriegen die alle nochmal in den Arm, wenn sie möchten. Was sicher auch erschütternde Szenen bisweilen sind, oder? Das sind erschütternde Szenen, das sind ganz, ganz traurige Szenen. Es ist auch unterschiedlich von Mutter zu Mutter. Ne? Es gibt Mütter, die möchten dann, die kriegen die Kinder dann nochmal in den Arm gelegt und auch einen halben Tag und dann immer wieder verteilt über einen Tag nochmal. Und auch die Eltern und Großeltern und die ganze Familie und so. Und jeder kann daran teilnehmen. Hast du auch schon mal erlebt, dass eine Mutter ziemlich eiskalt reagiert hat? Ja, das auch schon. Das erlebe ich öfter. Das erlebst du öfter? Ja. Wie macht sich diese Eiseskälte deutlich? Diese Eiseskälte macht sich dann... Ich will den Müttern ja gar keinen Vorwurf machen. Das ist eine Eiseskälte. Ich denke, das kommt aus dem Schock heraus dann. Kann sein, ja. Das heißt, die kümmern sich gar nicht darum. Die wollen es gar nicht sehen, anfassen. Die wissen ja, dass es tot ist. Mhm. Das ist tot und die wollen dann halt dieses tote Kind gar nicht sehen. Sehen, mhm. Also weg, schnell weg damit. Ja, die wollen einfach nur, das wird ja dann nicht entsorgt, sondern es wird ja aufgebahrt. Mhm. Das kommt ja dann zu so einer, wir haben ja immer, also bei uns im Krankenhaus ist es so, wir machen alle 3 Monate so eine Bestattung, da kommen alle tot- und fehlgeborenen Kinder. Ach so, so geht das. Ja, die werden dann alle 3 Monate bei uns hier in Bochum am Friedhof beerdigt. Ach, die werden alle gemeinsam dann beerdigt? Die werden alle gemeinsam. Wie viel sind das dann so? Ja, das kommt drauf an, wie viel es jetzt waren. Ne? Ja klar, so ungefähr in der Zeit. Das können nur, manchmal sind es nur 2 und manchmal sind es 32. Was sind eigentlich, kannst du das so sagen, die Hauptursachen, weswegen Säuglinge oder Kinder im Mutterleib sterben? Das kann man nicht so genau sagen. Das ist oft, es ist manchmal, Sachen, die, wo die Mütter auch selber nicht genau drauf achten, wo die sich nicht ihre Schwangerschaft nicht richtig ernst nehmen. Also manchmal sind die Mütter auch selbst schuld. Ja. Und manchmal sind es Unglücksfälle, Krankheiten. Und manchmal sind es unglückliche, also Umstände. Ja, unglücklichere Umstände. Mhm. Ne? Das heißt, du bist eigentlich in einer Station, die dem Leben sehr zugetan ist, weil sie ein neues Leben, aber bist dennoch auch konfrontiert. Ich bin ziemlich viel auch mit dem Tod. Mit dem Tod, ja. Mit dem Tod ganz jungen Lebens eben. Also ein Leben, was gerade erst anfangen sollte. Mhm. Ne? Warum hast du dich entschieden, vor 1,5 Jahren oder wie du gesagt hast, vor einem Jahr ungefähr, in die Gynäkologie zu gehen? Weil vorher war ich 8 Jahre in der ambulanten Pflege gearbeitet. Das heißt also, ich bin zu den Leuten nach Hause gefahren, habe die zu Hause gepflegt, aber es waren ja meist nur alte Leute. Mhm. Ne? Achso, da wolltest du jetzt was ganz anderes mal machen. Genau. War dir klar, dass du eben damit auch mit solchen Dingen konfrontiert wirst? Am Anfang nicht. Am Anfang war mir das gar nicht klar. Ne? Ich bin da eigentlich dann so reingeschmissen worden. Wie gehen denn die anderen Kolleginnen damit um, die das schon länger machen? Ja, die gehen da anders mit um, weil die sagen, das ist halt hier so und ne, und ich bin halt noch nicht so weit. Ne? Gibt es denn von Seiten? Also ich will nicht sagen, dass die abgeklärt sind oder so. Ne? Ja. Aber mir stehen jedes Mal dann die Tränen in den Augen und ich weiß dann auch teilweise gar nicht, wie ich mit den Müttern umgehen soll. Ne? Weiß ich nicht. Ich weiß dann auch manchmal nicht, was ich den Müttern sagen soll. Gibt es denn von Seiten des Krankenhauses da nicht so... Doch, wir haben auch Seelsorge und dies und das. Das ist auch alles involviert. Ja. Ne? Aber ich sag mal, für uns jetzt, also für mich oder für meine Kollegen, ist dann in dem Moment keiner da, wenn wir damit umgehen sollen. Weißt du, Monika, mit dem, was man sagen soll... Ich glaube, da kann man gar nicht viel sagen. Ich glaube, dass du den Frauen schon sehr hilfst, wenn du einfach da bist. Wenn man da ist, ich weiß. Das ist, ein wenig zuhörst, sie streichelst vielleicht. Und dass diese Erfahrung habe ich auch selber gemacht, dass es einfach nur gut ist, dass einer da ist. Mhm. Man muss gar nicht viel sagen. Mhm. Ne? Aber für dich? Aber für mich alleine und für meine Psyche ist das so, ich bin dann immer so fertig. Also es ist sicher dann die Frage, nach doch recht langer Eingewöhnungszeit, wenn dich das jetzt immer noch so sehr belastet, wann du dir ein Zeitlimit setzt, dass du vielleicht sagst, das ist dann doch nicht vielleicht mein Ding. Und vielleicht nee, das wird nicht passieren. Also du willst auf jeden Fall da bleiben. Weil ich ich arbeite gerne da. Dann müsstest du eine Strategie finden, wie du damit zurechtkommst. Ja. Ich muss einfach nur für mich einen Weg suchen. Ja. Ja, das wäre natürlich anders damit umzugehen, genau. Um nicht immer zu heulen und weiß ich nicht was, genau. Das alles so zu Herzen zu nehmen. Wenn das im Rahmen der klinischen Betreuung nicht geht, dann wäre wahrscheinlich der allerbeste Weg, wenn du eine private Therapie anfangen würdest. Also meine Tochter hat mittlerweile, ich hab eine 26-jährige Tochter und der ist das jetzt auch so aufgefallen, dass ich total immer mit Nerven am Ende bin und ich bin nur am Heulen und weil mir das alles so nahe geht. Monika, das sind schon Warnsignale. Da musst du jetzt etwas unternehmen, sonst wirst du werden deine Kräfte zu sehr abgesaugt. Und dann tust du auch den Frauen nicht mehr gut, wenn du nur noch traurig bist. Ja, aber es ist auch, das kann sich auch keiner vorstellen, ne? Wenn man jetzt nur mal gesagt hat, ich habe letztens auf dem Günststuhl, da kam nachts eine Patientin, die musste und die war in der 25. Woche, ja, und kam mit Schmerzen und Blutung, ja, und ich habe das Kind aufgefangen. Ja, das Kind, das war nicht mal so groß wie meine Hand, ne? Und das hat auch nicht überlebt, ne? Und ich merke, wie du das jetzt erzählst, wie sehr dir das an die Substanz geht. Und das darf nicht sein, dass du eine mitfühlende Krankenschwester bist. Das ist dir hoch angerechnet, aber du darfst nicht, so sehr darf dich das nicht ins Innere greifen. Da muss was passieren. Da musst du auch Mechanismen entwickeln, dass das nicht zu nah an dich herankommt. Ja, das sagt mir jeder, aber keiner, der das erlebt hat, der weiß nicht, wie das ist. Das glaube ich, aber ich glaube dir das sehr, dass das ganz schlimm ist. Ich möchte, dass du mit Simone sprichst, meiner Psychologin. Ich möchte, dass sie dir eine ordentliche Beratung an die Hand gibt, wie du dich professionell betreuen lassen solltest. Ich finde, das ist auch völlig legitim, dass du vielleicht so eine professionelle Abfederung parallel zu deinem Job bekommst. Ich möchte, ich wollte jetzt auch nicht dich nerven oder so, aber ich finde einfach, das ist ein Thema, da wird einfach zu wenig drüber geredet. Mhm. Umso schöner, dass du angerufen hast und umso hilfreicher oder auch gut. Entschuldige, dass ich jetzt ein bisschen weine, aber das ist völlig in Ordnung. Das unterstreicht mir nochmal, wie dringend du auch Hilfe brauchst und Kraft brauchst einfach. Mhm. Kraft. Aber es ist auch schwierig, wirklich schwierig, damit umzugehen. Das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. So, jetzt werden wir dich zurückrufen, Monika. Ja. Und in aller Ruhe im Hintergrund weiter beraten, was zu tun ist. Einverstanden? Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, ne? Alles Liebe, wiederhören. Okay, danke. Tschüss. Unser Thema morgen heißt, wenn aus Freunden Feinde werden. Habt ihr das in eurem Leben schon einmal erlebt, dass ihr einen großen Freund hattet, eine große Freundschaft, wo man schon das Wort Liebe auch benutzen kann, also wirklich eine ganz enge Beziehung, eine Freundschaftsliebe, und dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Ein Verrat, vielleicht ging es um Geld, vielleicht ging es um Liebesangelegenheiten, vielleicht ging es um Betrug, was auch immer. Und danach ist diese Freundschaft umgeschlagen in eine ebenso heftige und intensive Feindschaft. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, morgen ist die Möglichkeit dazu. Ab 0 Uhr bitte anrufen unter unserer bekannten Nummer oder während der Sendung oder gerne auch mailen unter domian@wdr.de, wenn aus Freunden Feinde werden. Herzlich willkommen, Gisela. Achten, Gisela ist weg. Dann geht es weiter mit dem Manfred. Manfred ist 49. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Manfred, was ist dein Thema? Also ich habe eine bemerkenswerte Liebe erlebt, über die ich gerne reden möchte. Mhm. Eine bemerkenswerte Liebe? Ja. Erzähl. Ich habe einen Mann kennengelernt im Internet, im Chat. Mhm. Und das war wie Vorsehung. Irgendwie fand ich, er ist ein Sadist gewesen. Was? Er ist ein Sadist gewesen? Ein Sadist. Nicht nur gewesen, das ist ein Sadist. Und im sexuellen Sinne? Im sexuellen Sinne, ja. Und ich habe ihm gesagt, ich finde dich sehr authentisch und spannend und habe großes Interesse, dich kennenzulernen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich wirklich für das geeignet bin, was du dir vorstellst. Aber ich finde dich sehr spannend und ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit SM und ich würde dich gern kennenlernen. Ja, vorausgefragt, du bist schwul oder lebst du ja. in zwei Welten? Ich bin schwul. Du bist schwul, okay. Mhm. Ja, dann haben wir uns getroffen in einem Bistro am Flughafen in Düsseldorf. Mhm. Und ich habe irgendwie eine Fanta ausgegeben, ich habe einen Kaffee getrunken, so die typischen Umständlichkeiten, die es dabei gibt, ist mhm. abgelaufen. Wie alt ist er? Der ist so 42 ja. an der Kante. Ja. Das ist ja nun schon auch ein bisschen her. Und dann ist was ganz Seltsames passiert. Der fragte mich mit mal, wir saßen am Tisch, gleich hier, und ich guckte. Er sagte am Flughafen, gleich hier. Ja, wir saßen am Bistro. In dem Bistro, ja, ja, klar. Gleich hier. Gleich hier. Und ich wusste nicht, ob er. Und ich wusste nicht, ob er. Scherzt. Mit mir spricht oder ob eine Stimme in meinem Kopf mit mir spricht. Ach so. Ich konnte das nicht mehr unterscheiden. Was war es denn dann? War er es oder? Es war gleichzeitig ich. Also wir waren eine Einheit von der ersten Sekunde. Es war Liebe auf den ersten Blick. Was hast du geantwortet? Ich kam gar nicht zum Antworten. Und dann fragte er, oder auf Toilette. Oder auf die Toilette. Und dann bin ich schon aufgestanden, als ob ich auf dem Weg zur Toilette bin, setzte mich wieder ruckartig hin und denke, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß? Mhm. Und dann guckte ich, er beugte so den Oberkörper ein bisschen vor, meiner wogte so ein bisschen zurück. Und als er den Oberkörper so vorbeugte, hatte ich das Gefühl, er nimmt gleich den Bistrotisch, schmeißt ihn durch das ganze Bistro und macht sich über mich her und schlägt mich halb tot vor Liebe. Mhm. Und ich guckte nach unten, empfand ein tiefes Grauen und guckte nach oben und guckte ihm in die Augen und musste lächeln. Na, wie romantisch. Und dann hat sich daraus eine 5-jährige Liebe entwickelt, ohne Sex, nur über Cyber, indem ich alles gemacht habe, was er wollte. Nein. Eine 5-jährige Beziehung ohne Körperkontakt? Ja. Ist sie heute immer noch existent? Die ist jetzt 2 Jahre zu Ende. Ach so. Lass mich fragen. Zeit brauchte ich auch, damit ich das verarbeiten kann und darüber reden kann. 5 Jahre Beziehung, aber keine Beziehung im Sinne, eine Liebesbeziehung? Eine echte Liebe. Es war eine echte Liebe. Ihr habt euch nie geküsst? Wir haben uns nie auch nur einmal berührt. Ihr habt euch nie einmal berührt? Habt ihr zusammen gewohnt? Nein, nein. Er wohnt in einer anderen Stadt und ich wohne hier in Köln. Was hast du denn für ihn gemacht? Also, ich muss ein bisschen, darf ich mal ein bisschen ausholen? Nee, du kannst nicht ausholen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Sag mal so ein paar Stichworte. Also, er hat mir eigentlich das Leben gerettet. Also, ich komme aus dem religiösen Fundamentalismus und die haben mit mir Exorzismus gemacht. Oh, jetzt kommen wir aber ein großer... Ja, ja. Und da bin ich aus dieser Nummer, komme ich raus und habe mich dann in einen Sadisten verliebt. Und über den Umweg, über ganz dunkle Seiten bin ich in die Liebe gekommen. Und jetzt sprengt deine Geschichte meine Zeit. Jetzt bin ich natürlich hochgradig neugierig. Du bist Opfer eines Exorzismus geworden. Ja. Wie alt warst du? Da war ich 17, 18 Jahre. Also das ist, ich kann ganz kurz sagen, weil jetzt ist die Zeit ja wohl vorbei. Ich suche einen Verhaltenstherapeuten, der mich ein bisschen auf die Füße stellt, weil ich einfach sehr viel durchgemacht habe, damit ich dann so arbeiten kann, wie ich das will. Ich will künstlerisch arbeiten. Okay, das ist jetzt rübergekommen. Wenn sich jemand bei uns meldet, können wir da vielleicht gerne einen Kontakt herstellen. Eine Frage noch. Für diesen Mann, den du dann geliebt hast, das kann man ja sagen, hat der dir Aufgaben erteilt, die du, durch welche Aufgaben zum Beispiel? Also er ich habe Bodybuilding gemacht in seinem Auftrag, nach seinen Anweisungen. Ich war dann ein wunderschöner Mann. Mhm. Das hat dann so ein bisschen, in den letzten Jahren habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Aber ich will das wieder anfangen. Ich war wirklich ein traumhaft schöner Mann durch seine Hand, durch seine Führung. Und Hat er dir auch sadistische Aufgaben gegeben? Ja, also Bodybuilding ist er vielleicht auch. Ein Clou war, dass er mich darauf trainiert hat, dass ich Kälte ertrage. Und das mündet also natürlich in Schritten immer, ne? In kleinen Schritten, nicht, dass es mich überfordert. Und das mündete dann irgendwann im Winter, das habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Sendung erzählt, habe ich bei minus 4 Grad 3 Stunden war die Aufgabe zu knien bei Frost, mich vorher mit Wasser zu übergießen. Und 1 Stunde durfte ich länger machen aus Dankbarkeit. Heftig. Jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Manfred, danke dir für den Anruf. Wenn wir Meldung kriegen, reichen wir es gerne an dich weiter. Gerne. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Stefan Weitershagen. Morgen heißt unser Thema, wenn aus Freunden Feinde werden. Bis morgen, mach's gut. Tschüss.